people of Barcelona show their gratitude to these survivors of the 40,000 foreigners who had left their homes to fight for the Spanish Republic. La Passionaria spoke proudly to the crowds. These men reached our country as crusaders for freedom. They gave up everything, their country, home and fortune, fathers, mothers, wives, brothers, sisters and children. And they came and told us, we are here. Your cause, Spain's cause, is ours. It is the cause of all advanced and progressive mankind. Abschied der Internationalen Brigaden, Oktober 1938. Wie schön der Tag, als wir mit hartem Schritt ein Aufgebot aus vielen Vaterländern in 100 Sprachen sangen durch Madrid. Von Blumen überwogt und bunten Bändern, da klang Madrid und ganz Madrid zog mit. Zwei heiße Jahre Sieg und Widerstand, wir gingen treu mit euch durch Blut und Flammen, das bleibt in allen Herzen eingebrannt. Mit unseren Leibern hielten wir das Land, so lebten wir, so starben wir zusammen. In dieser letzten Stunde lasst uns nun von den gefallenen Brüdern Abschied nehmen, die überall in Spaniens Erde ruhen. Das ist kein Klagelied, wenn wir uns grämen. Wir brauchen uns der Tränen nicht zu schämen. Wir gehen zurück in eine andere Welt, als Partisanen, nicht als Veteranen. Wir bleiben weiter unter unseren Fahnen. Und wo der Feind sich auch entgegenstellt, der Kampf geht weiter, bis die Festung fällt.